Erstens ist die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gab, damit er seinen Dienern zeigt, was bald geschehen muss. Er sandte seinen Engel zu seinem Diener Johannes, um ihm diese Botschaft zu erklären. 2. Johannes hat alles bezeugt, was er gesehen hat, nämlich das Wort Gottes und die Botschaft von Jesus Christus. 3. Glücklich ist der Mensch, der diese prophetischen Worte vorliest oder hört und sich an das hält, was darin geschrieben steht, weil die Zeit nahe ist. 4. Johannes schreibt an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia und wünscht ihnen Gnade und Frieden von Gott, der immer da ist, und von den 7 Geistern vor seinem Thron. 5. Auch Jesus Christus schenkt Frieden, da er der treue Zeuge und der Erste ist, der von den Toten auferstand, um über alle Könige der Erde zu herrschen. Er liebt uns so sehr, dass er uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. 6. Er hat uns zu einem Königreich gemacht und uns zu Priestern für Gott, seinen Vater, berufen, weshalb ihm für immer alle Ehre und Macht gehört. 7. Seht doch, er kommt mit den Wolken, so dass ihn jedes Auge sehen wird, sogar diejenigen, die ihn damals verletzt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen klagen, und so wird es geschehen. 8. Ich bin der Anfang und das Ende, sagt Gott der Herr, der mächtige Herrscher, der schon immer war, jetzt da ist und bald kommen wird. 9. Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch das Leid, das Königreich und die Ausdauer in Jesus. Ich befand mich auf der Insel Patmos, weil ich das Wort Gottes verkündet und mich zu Jesus bekannt hatte. 10. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und hörte hinter mir eine laute Stimme, die so kräftig wie eine Trompete klang. 11. Die Stimme befahl mir, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden. Sende es nach Ephesus, Smyrna, Pergamon und Thyatira sowie nach Sardes, Philadelphia und Laodikea, 12. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer mit mir sprach, erblickte ich 7 goldene Leuchter. 13. Inmitten dieser Leuchter stand jemand, der wie ein Menschensohn aussah und ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel um die Brust trug. 14. Sein Kopf und seine Haare waren so weiß wie Wolle oder Schnee, während seine Augen wie lodernde Flammen leuchteten. 15. Seine Füße glänzten wie Metall, das im Ofen glüht, und seine Stimme klang so gewaltig wie das Rauschen von viel Wasser. 16. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert und sein Gesicht leuchtete so hell wie die Mittagssonne. 17. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. 18. Ich bin der Lebendige, der zwar tot war, aber nun für immer lebt und die Macht über den Tod und das Totenreich besitzt. 19. Schreibe deshalb auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was nach diesen Ereignissen noch folgen wird. 20. Das Geheimnis der 7 Sterne und der 7 goldenen Leuchter ist folgendes. Die Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden, während die Leuchter die Gemeinden selbst darstellen.